Simon und Pauline backen Plätzchen. Hören Sie den Dialog und ergänzen Sie nach dem Signal. Welches der gelernten Wörter fehlt? Sprechen Sie nach dem Signal. Danach hören Sie die Lösung. Nach der Lösung geht der Dialog weiter. Schau mal, Pauline, ich habe schon alles für den Teig da. Okay, von der Butter brauche ich genau 200 Gramm. Mist, wo ist denn nur die... Die Waage? Da ist sie doch. Aber ich kann das schon machen. Misst du bitte die Milch für mich ab? Wir brauchen 200 Milliliter Milch. Hier hast du den... Messbecher. Perfekt. Jetzt geben wir das alles in die Rührschüssel. Möchtest du für den Teig lieber einen Schneebesen benutzen oder brauchst du ein... Rührgerät. Wer braucht schon ein Rührgerät? Ich mach das. Aber du rollst ihn aus, okay? Kein Problem. Mit diesem... Nudelholz bin ich der Meister. Okay, Herkules. Welche Plätzchen magst du denn? Bäumchen, Herzchen, Schneemänner? Die sehen ja wirklich sehr gut aus. Probier mal. Oh nein, warum haben wir kein Backpapier benutzt? Ach, die Plätzchen kleben jetzt am... Backblech.